Kapitel 1 Aufstieg aus dem Nichts. Der junge Mann wird zum Schilling-Millionär. Immer wenn René nach Hause kam, sei es vom Klettern oder aus der Schule, hatte er, ohne zu wissen, einen Meister vor Augen. Bog er ein in seine Straße im Innsbrucker Arbeiterviertel Pradl, dann stand da in großen Lettern der Name Gump. Nicht Forrest Gump, der freundliche Autist aus dem Kino, sondern Christoph Gump, Gump der Jüngere. Das wissen vielleicht Historiker, war einer der Großen seiner Zunft. Und das bereits in jungen Jahren. 1633 von Erzherzogin Claudia zum Hofbaumeister ernannt, errichtete er für das Land Tirol etwa die Maria-Hilf-Kirche am linken Ufer des Inn. Vom barocken Prunk des Namensgebers seiner Wohnstraße bekam Benko wenig zu spüren. Pradl, der Stadtteil seiner Kindheit, war bekannt für pragmatischen Wohnungsbau. Viele Unterkünfte kamen selbst Ende der 1970er Jahre noch ohne eigene Toilette oder Badewanne aus. In diesem kleinbürgerlichen, bescheidenen Milieu wuchs René Benko auf, zusammen mit seiner 4 Jahre jüngeren Schwester, als Sohn einer Kindergärtnerin und eines Angestellten bei den städtischen Gaswerken, der sein Gehalt mit Fahrradreparaturen aufbesserte. Sein Sohn hingegen hegte größere Pläne. Schon in jungen Jahren hielt das René nicht am Boden. Als Jugendlicher trainierte er Sportklettern. Sein damaliger Trainingsfreund Reini Scherer beschrieb ihn in der Bild als Freigeist, ein Hippie, der jeden kannte. Er hat Rasterlocken bis zum Popo gehabt. Alte Schulbilder zeigen Benko mit langen Haaren. Die Mädels standen auf ihn. Mit 14 Jahren schaffte es René zum Jugendstaatsmeister im Hallenklettern. Erstmalig ging es für ihn nach oben. Benko, das war offensichtlich, wollte raus aus der Enge des Kleinbürgertums. 4 Jahre nach seinem sportlichen Erfolg zog er zu Hause aus. Die realen Kreisläufe des Geldes interessierten den Burschen mehr als John Maynard Keynes oder sonstiger Unterrichtsstoff, der in der Schule gelehrt wurde. Er glänzte durch Abwesenheit. Wenn er da war, bestach er durch Charme. Er konnte was, hatte einen Schalk im Nacken, war aber nie frech, sondern charismatisch, erinnert sich seine Italienischlehrerin in der Bild. Das ist wahrlich so. Ich war im letzten Schuljahr, im Matura-Jahr, so wenig in der Schule, dass ich dann aufgrund der vielen Fehlstunden nicht mehr zur Matura zugelassen wurde, erzählte er vor etlichen Jahren in einem Interview im österreichischen Rundfunk. Zum Leidwesen seiner Eltern, insbesondere sein Vater, hoffte immer, der Bub würde es einmal besser haben als er. Benko wird den Kontakt zu seinen Eltern nie abreißen lassen, seine Schwester übernimmt zeitweise sein Vorzimmer. Bei späteren Treffen, etwa im Chalet N in Lech, einem luxuriösen Hideaway, benannt nach Benkos zweiter Ehefrau Nathalie, sitzen die Eltern zusammen mit Geschäftspartnern an einer langen Tafel. Ganz normale Leute, wie ein langjähriger Signa-Vorstand erzählt. Die Mutter wird vom Sohn geherzt, der Vater fällt als großer Schweiger auf. Man habe mit Renés Vater nicht ins Gespräch kommen können, sagt einer, der bei den Abendessen dabei war. Er hätte fast den Eindruck gehabt, dass der Vater seinem Sohn misstraue. Früh schon ist Benko vor allem am Geldverdienen interessiert. Statt sich mit gleichaltrigen Halbstarken in Diskotheken oder beim Fußball zu vergnügen, sucht Benko Arbeit und den Kontakt zu einflussreichen älteren Herren. Er startet seine Ausbildung beim Finanzvertrieb AWD. Da ist er gerade mal 17 Jahre alt. Der AWD des deutschen Aufsteigers Carsten Maschmeyer ist damals eines jener Unternehmen, das jungen Leuten schnelles Geld verspricht, wenn sie Lebensversicherungen an ihr Umfeld verticken. Und eines, bei dem die oberen Chargen stark von den Abschlüssen der Berater unten in der Hierarchie profitieren. Talent hat er. Benko gilt bis heute als Zahlengenie, detailverliebt und arbeitsversessen. Erste Mails verschickte er noch vor 6 Uhr in der Früh, die letzten um Mitternacht. Freunde, sagte einer, der ihn lange begleitete, kenne Benko nicht, nur Geschäftspartner. Als AWD-Mitarbeiter lernt er den lokalen Innsbrucker Immobilienfürsten Johann Zitterer kennen, der mit dem Ausbau von Dachböden in zentraler Lage zu Geld gekommen war. Benko überzeugt Zitterer mit seinem gewinnenden, souveränen Auftreten. Benko versteht es schon damals, mit seiner bloßen Anwesenheit den Raum zu füllen. Eine Gabe, die ihm auch später beim Akquirieren seiner Investoren helfen wird. Zitterer und der junge Mann kommen ins Geschäft. Benko treibt die Liquidität auf, die Zitterer für seine Projekte benötigt. Dafür soll dieser ihm im Gegenzug hin und wieder seinen Ferrari für Geschäftstermine geliehen haben. Benko, das Kind bodenständiger Eltern, dringt nun in neue Sphären vor und lernt, wie viel Marge im Kauf und Verkauf von Immobilien steckt, wenn man es richtig angeht. Als Zitterer um das Jahr 2000 herum sein Business einstellt, startet Benko durch. Er macht sich selbstständig. Das erlernte Geschäftsmodell behält er bei. Billig kaufen, sanieren, teuer verkaufen. Doch er verfeinert es und erweitert den Ausbau von Dachgeschosswohnungen zu teuren Penthouse-Immobilien um Ärzte- und Gesundheitszentren. So erwirbt Benko früh eine Kaufoption auf die bekannte Tiroler Wellness-Oase Lanserhof, als die Besitzer Geld benötigen. Gewinnbringend reicht er diese weiter. Damit schafft er es früh zum Schilling-Millionär. Einer, der für Benkos Karriere wie ein Katalysator wirkt, ist Karl Kovarik, ein schwerreicher Erbe eines Tankstellenimperiums, der den jungen Innsbrucker Geschäftsmann finanziert, nachdem Benko zuvor dem Schwager Kovariks eine Dachgeschosswohnung verkauft hat. Rund 25 Millionen Euro investiert der Tankstellenkönig in Benkos erste Firma, die Immofina, 2006 in Signa umbenannt. Benko und Kovarik halten je die Hälfte. Vielleicht noch wichtiger als sein Geld sind die Kontakte, mit denen der öffentlichkeitsscheue Kovarik Benko versorgt. Er öffnet ihm die Türen bei Banken. Teure Kleidung, der erste Ferrari, viel Bling-Bling. Benko war angekommen im Club der Neureichen. Da ist es fast eine Fügung des Schicksals, dass er dem ehemaligen Tiroler Volksbankdirektor Helmut Holzmann auffällt. Holzmann, ein Kümmerer, organisiert Benko ein Gremium älterer Herren, das dem Jüngling beratend zur Seite steht. Darunter der frühere Chef der Bremer Landesbank Peter Haßkamp, der Immobilienexperte Rainer de Backere oder auch der Tiroler Skiweltmeister Harti Weirater, der eine erfolgreiche Sportmarketingagentur betreibt. Sie alle wirken, wie Haßkamp im Manager-Magazin einmal formulierte, dämpfend auf Benkos Lebensstil ein. Jedoch, wie sie später herausstellen sollte, allenfalls vorübergehend. Auf das Geschäft hingegen, das ist unbestritten, wirkt sein Netzwerk wie ein Beschleuniger. So sollte es Benko auch in späteren Jahren beibehalten. Benko ist ein Meister darin, sich einflussreiche Freunde zu machen, ist schnell per Du mit allen und blitzgescheit.